einem Jahr die Nachbarsternen hell und blau. Du wirst dich ganz gewiss erinnern, schöne Frau. Am Boulevard des Italiens schon lag im Schlummer Paris, ein wolkenversteckter Mongrafer ließ. Wir gingen beide träumen unseres Weges fort. Und von uns beiden sprach keiner ein Wort. Nur in der Traum träumten wir, du saßt erstaunt auf zu mir, als eine Turmuhr plötzlich schlug fehl. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebeslust und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Wenn unser Herz für ein geliebtes Wesen schlägt, wenn man ein Liebesbild in seinem Herzen trägt, dann meidet meist man all den Lärm, den lauten Trubel, das Licht, die jubelnde Welt, die liebt man dann nicht. Und ist das Herz vor lauter Liebe Sehnsucht krank, sucht es im Dunkeln sich still eine Bank. Denn in der Dämmerung scheint, sitzt man hübsch einsam zu zweit, in einem Eckchen glücklich allein. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebeslust und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee.